gehen auf dem Boulevard meiner Langeweile, gebt sie mir wieder, meine schwarzen Puppen. Gebt mir die Illusion, dass ich die fleischliche Notdurft der naserümpfenden Barmherzigkeiten nicht weiter befriedigen muss. Meine schwarzen Puppen! Meine schwarzen Puppen!